Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 27. Oktober 1788. Im September des Merkur habe ich vergebens nach deinen Aufsätzen gesucht. Vermutlich kommen sie erst im folgenden Stück. Einem neuen Stück Thalia sehe ich mit Verlangen entgegen und kann mich des Wunsches nicht enthalten, einen Brief von Julius darin zu finden. Es ist recht ärgerlich, dass du die Lust zu den philosophischen Briefen verloren hast. Du hast wirklich mehr Talent, als du glaubst, zur Behandlung philosophischer Gegenstände. Dein Verdienst ist nicht bloß Lebhaftigkeit des Vortrags, es fehlt dir nicht an originellen, kühnen, vielumfassenden Ideen, und was ihnen zuweilen an Bestimmtheit, Deutlichkeit und Evidenz fehlt, gibt eben sehr guten Stoff zu einem solchen schriftlichen Wortwechsel, wie wir uns ausgedacht hatten, dass ich dich an eine Arbeit mahne, wozu du keinen Drang mehr fühlst, wirst du mir verzeihen, wenn ich dir sage, wie sehr ich dabei interessiert bin. Ich habe meine alten Papiere durchgegangen und finde einen Vorrat von brauchbaren Ideen. Über die Besorgnisse wegen Ausartung der Kultur, über Menschenwert, über Furcht und Freude, über Begeisterung, über Künstlerverdienst etc., die nicht für die steife Form einer Abhandlung zu passen scheinen. Es fehlt mir an einer anderen schicklichen Einkleidung. Könntest du mir als Julius eine Veranlassung geben, mich darüber auszulassen, so wäre ich aus aller Verlegenheit. Ich will gern den Ausfall tun und dir die Replik lassen. Huber hat die Einweihungsszene gemacht. Mir scheint Gehalt darin zu sein, ob ich gleich die Schwierigkeit seiner Unternehmung immer mehr finde, das philosophische Interesse mit dem Dramatischen zu verbinden, ist nicht so leicht. Der Wert seines Stückes wird wohl hauptsächlich auf der Galerie von Ordenscharakteren beruhen, die er aufstellen will. Einer, der Erzbischof, muss den Orden möglichst idealisieren. Sein Ideal muss verständlich sein, damit sich der Leser und Zuschauer dafür interessieren kann. Dies ohne Trockenheit zu bewirken, ist freilich schwer, da die ganze Ordensidee auf einer Sophisterei des Geistes und des Herzens beruht. Indessen hat er mit Begeisterung gearbeitet, und es freut mich, dass er dies konnte, wenn ich auch mit einzelnen Stellen nicht ganz zufrieden bin. Von Friedrichs Werken ließ vor allen Dingen seine Briefe an den Marquis d'Argan aus dem Siebenjährigen Kriege. Mir sind sie das Liebste unter dem, was ich davon gelesen habe. Von seinen historischen Arbeiten habe ich mehr erwartet. Lebe wohl und lass bald etwas von dir hören. M. und D. grüßen. Körner.